Der König Salomo aber liebte viele ausländische Weiber außer der Tochter des Pharao, Moabiterinnen, Ammoniterinnen, Edomiterinnen, Sidonierinnen, Hethiterinnen, also Weiber aus den Völkern, in Betreff deren Jahwe den Israeliten geboten hatte, ihr dürft euch nicht mit ihnen vermischen, noch sie sich mit euch, sonst werden sie euch dazu verführen, dass ihr euch zu ihren Göttern haltet. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und zwar besaß er 700 eigentliche Frauen und 300 Kebsweiber, und seine Weiber verführten ihn. Als nun Salomo alt geworden war, verführten ihn seine Weiber dazu, dass er sich zu fremden Göttern hielt, und sein Herz war nicht mehr ungeteilt gegenüber Jahwe, seinem Gotte, wie das Herz seines Vaters David. So wandelte denn Salomo der Astoret nach, der Gottheit der Sidonier, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo sät, was Jahwe missfällig war, und bewies Jahwe nicht vollen Gehorsam, wie sein Vater David. Damals errichtete Salomo eine Opferhöhe für Kamos, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berge, der östlich von Jerusalem liegt, und für Milkom, das Scheusal der Ammoniter. Und so sät er für alle seine ausländischen Weiber, indem sie ihren Göttern räucherten und opferten. Jahwe aber war zornig über Salomo, dass er abtrünnig geworden war von Jahwe, dem Gott Israels, der ihm doch zweimal erschienen war und der ihm gerade dieses Gebot gegeben hatte, nicht fremden Göttern nachzufolgen, aber was ihm Jahwe geboten, hatte er nicht gehalten. Darum sprach Jahwe zu Salomo, weil du dir solches hast beikommen lassen und die Verpflichtung, die ich auferlegt, sowie meine Satzungen, die ich dir geboten, nicht beobachtet hast, so will ich dir nun das Königtum entreißen und es deinem Knechte verleihen. Doch bei deinen Lebzeiten will ich es noch nicht tun, um deines Vaters David willen, aber deinem Sohne will ich es entreißen. Doch will ich ihm nicht das ganze Reich entreißen, einen Stamm will ich deinem Sohne geben, um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Und Jahwe ließ Salomo einen Widersacher erstehen in dem Edomiter Hadad, der stammte aus dem königlichen Geschlecht in Edom. Damals nämlich, als David die Edomiter ausrottete, als der Feldhauptmann Job hinzog, die Erschlagenen zu begraben, und alles was männlich war in Edom niedermetzelte, denn Job blieb 6 Monate dort mit dem ganzen Israel, bis er alles was männlich war in Edom, ausgerottet hatte. Da floh Hadad mit etlichen Edomitern, die zu den Dienern seines Vaters gehört hatten, um sich nach Ägypten zu begeben, Hadad aber war damals noch ein kleiner Knabe. Und sie brachen aus Midian auf und gelangten nach Paran, sodann nahmen sie aus Paran Leute mit sich und gelangten nach Ägypten zum Pharao, dem Könige von Ägypten. Der gab ihm ein Haus und wies ihm Nahrung an, auch Land gab er ihm. Und Hadad kam in große Gunst bei dem Pharao, so dass er ihm die ältere Schwester seiner Gemahlin Tachpines zum Weibe gab. Und die Schwester der Tachpines gebar ihm einen Sohn Genubat, Tachpines aber entwöhnte ihn im Palaste des Pharao, und so blieb Genubat im Palaste des Pharao mitten unter den Kindern des Pharao. Als nun Hadad in Ägypten vernahm, dass sich David zu seinen Vätern gelegt habe, und dass der Feldhauptmann Job tot sei, bat Hadad den Pharao, entlass mich, dass ich nach meiner Heimat ziehe. Der Pharao aber erwiderte ihm, was fehlt dir denn bei mir, dass du nach deiner Heimat zu ziehen begehrst? Er erwiderte, nichts, aber lass mich ziehen. Ferner ließ ihm Gott einen Widersacher erstehen in Reson, dem Sohne Eljadas, der aus der Umgebung Hadad-Esers, des Königs von Zoba, seines Herrn entwichen war. Dieser sammelte Leute um sich und ward Oberster einer Streifschar damals, als David das Blutbad unter den Aramäern anrichtete, und er eroberte Damaskus und setzte sich darin fest und wurde König in Damaskus. Und er war Israels Widersacher, solange Salomo lebte, und zwar neben dem Unheil, welches Hadad angestiftet hatte, und er hatte einen heftigen Widerwillen gegen Israel und war König über Aram. Und Jerobeam, der Sohn Nebats, ein Ephraimiter von Zereda, seine Mutter hieß Zeruah und war eine Witwe, ein Beamter Salomos, empörte sich gleichfalls gegen den König. Dass er sich aber gegen den König empörte, das ging so zu, Salomo erbaute das Millo und verschloss die Lücke an der Stadt Davids, seines Vaters, jener Jerobeam aber war ein wackerer Bursche. Als nun Salomo wahrnahm, dass der junge Mann ein tüchtiger Arbeiter sei, machte er ihn zum Aufseher über alle Fronarbeit des Stammes Josef. Es begab sich aber zu jener Zeit, als Jerobeam einmal aus Jerusalem hinweggegangen war, dass ihm unterwegs der Prophet Ahia von Silo antraf. Der war mit einem neuen Mantel angetan, und die beiden waren allein auf freien Felde. Da fasste Ahia den neuen Mantel, den er anhatte, zerriss ihn in 12 Stücke und sprach zu Jerobeam, nimm dir 10 Stücke. Denn so spricht Jahwe, der Gott Israels, fürwahr, ich will Salomo das Reich entreißen und dir die 10 Stämme übergeben, aber den einen Stamm soll er behalten um meines Knechtes David willen und um Jerusalems willen, der Stadt, die ich erwählt habe aus allen Stämmen Israels, darum, dass er mich verlassen und sich niedergeworfen hat vor Astoreth, der Gottheit der Sidonier, vor Chamos, dem Gotte der Moabiter, und vor Milkom, dem Gotte der Ammoniter, und ist nicht auf meinen Wegen gewandelt, dass er das, was mir wohlgefällt, und meine Satzungen und Rechte geübt hätte, wie sein Vater David. Aber ich will ihm nicht das ganze Reich entreißen, sondern will ihn Fürst sein lassen für seine ganze Lebenszeit um Davids, meines Knechtes, Willen, den ich erwählt habe, der meine Gebote und Satzungen beobachtet hat. Seinem Sohn aber will ich das Reich entreißen und es dir geben, nämlich die 10 Stämme, und seinem Sohne will ich einen Stamm geben, damit meinem Knechte David allezeit eine Leuchte vor mir verbleibe in Jerusalem, der Stadt, die ich erwählt habe, um meinen Namen daselbst wohnen zu lassen. Und dich will ich nehmen, dass du herrschest über alles, wonach dich gelüstet, und König seist über Israel. Wirst du nun gehorchen in allem, was ich dir gebieten werde, und auf meinen Wegen wandeln und tun, was mir wohlgefällt, indem du meine Satzungen und Gebote beobachtest, wie mein Knecht David getan hat, so will ich mit dir sein und dir ein dauerndes Haus bauen, wie ich es David gebaut habe. Ich will dir Israel übergeben, die Nachkommen Davids aber will ich um des Willen demütigen, doch nicht für alle Zeit. Und Salomo trachtete danach, Jerobeam ums Leben zu bringen, da machte sich Jerobeam auf und entwich nach Ägypten zu Sisak, dem Könige von Ägypten, und blieb in Ägypten bis zum Tode Salomos. Was aber sonst noch von Salomo zu sagen ist und alles, was er ausgeführt hat, und der Bericht über seine Weisheit, das ist ja aufgezeichnet im Buche der Geschichte Salomos. Und die Zeit, während welcher Salomo zu Jerusalem über ganz Israel König war, betrug 40 Jahre. Alsdann legte sich Salomo zu seinen Vätern und ward in der Stadt Davids, seines Vaters, begraben. Und sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Stadt.